Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Detlef Dickmann. Guten Morgen. Bundesgesundheitsminister Spahn will für Schülerinnen und Schüler Impfdosen von BioNTech reservieren. Der Bild am Sonntag sagte Spahn, das Impfen sei ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien. Mathis Jungblut, WDR aktuell. Bis Ende August soll jede Schülerin und jeder Schüler in Deutschland ein Impfangebot bekommen. Das ist der Wunsch von Gesundheitsminister Spahn. Nur so sei wieder regulärer Unterricht möglich. Ein wichtiger Baustein fehlt dafür aber noch, der Impfstoff für Kinder und Jugendliche. Denn derzeit wird von der Europäischen Arzneimittelbehörde noch geprüft, ob BioNTech auch für Kinder zugelassen wird. Um im Sommer genügend Impfstoff für Kinder zu haben, schlug Spahn vor, BioNTech-Dosen zurückzulegen, damit dann schnell geimpft werden könne. Ein weiterer Impfstoff für Kinder könnte nach dem Sommer dann dazukommen. Moderna will die Zulassung Anfang Juni beantragen. Beim Eurovision Song Contest ist Deutschland nur Vorletzter geworden. Sänger Jendrik Siegwart bekam für seinen Song I Don't Feel Hate keine Punkte vom Publikum und nur 3 Jurypunkte. Sieger ist die Hardrock-Band Måneskin aus Italien. Aus Rotterdam Nico Potzgei für WDR aktuell. Die Punktevergabe war so spannend wie schon lange nicht mehr. Bis ganz zum Schluss war es ein ganz enges Rennen zwischen der Schweiz, Frankreich, Malta und Italien. Måneskin sind eine ganz junge Band aus Italien, alle Anfang 20. Seit 2016 sind sie als Band zusammen unterwegs und in ihrer Heimat Italien wirklich wahnsinnig erfolgreich. Also jede Nummer geht da quasi fast direkt auf die 1. Dass Måneskin gewonnen haben, ist eigentlich untypisch. Keine typische ESC-Musik, aber der Sound hat Europa einfach gepackt. Weitere Meldungen im Überblick. Seit Mitternacht sind Einreisen aus Großbritannien nach Deutschland stark eingeschränkt. Die Bundesregierung hat das Land zum Virusvariantengebiet erklärt. Nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen dürfen aus Großbritannien einreisen. Hintergrund ist die zuerst in Indien entdeckte Virusmutation, die sich in Großbritannien ausbreitet. Die Corona-Krise hat die deutsche Volkswirtschaft vermutlich fast 300 Milliarden Euro an Wohlstand gekostet. Das haben Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft für die Welt am Sonntag ergeben. Alleine knapp ein Drittel des Minus sei auf den erneuten Lockdown seit Herbst zurückzuführen. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich dafür ausgesprochen, den Menschen im Gazastreifen schnell zu helfen. Erstmals seit der Eskalation in Nahost vor 2 Wochen waren sich die 15 UNO-Ratsmitglieder einig. In ihrer Erklärung heißt es außerdem, dass es um dauerhaften Frieden gehe mit dem Ziel von 2 demokratischen Staaten, Israel und Palästina. In der zweiten Fußball-Bundesliga geht es heute um den Aufstieg in die erste Liga. 3 Teams haben noch die Chance, Tabellenführer Bochum reicht ein Unentschieden. Auch der zweitplatzierte Holstein Kiel kann den Aufstieg selber schaffen. Greuther Fürth muss dagegen auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen. Cosmo aus der Region. Amateurradfahrer aus Siegen starten heute Morgen eine 24-Stunden-Radtour durch das Siegerland und Wittgenstein für einen guten Zweck. Sie versuchen mindestens 500 Kilometer zu fahren. Der Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Matthias Heise, WDR Siegen. Die 5 Fahrer finanzieren die Aktion aus eigener Tasche. Jeder gefahrene Kilometer bringt Sponsorengelder, die zu 100% an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gehen. 4.000 Euro haben sie schon vor dem Start gesammelt. In der Nacht fahren die Radsportler im Alter von 20 bis 45 Jahren rund um die Breitenbach-Talsperre bei Hilchenbach. Aufgeben oder absteigen ist für sie keine Option. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und immer wieder Schauern. Schon bald wird es von Eifel und Rheinland her aber trockener. Am Nachmittag zeigt sich auch mal die Sonne. Kurze Schauer sind weiter möglich. Die Höchstwerte in Wermelskirchen 13 Grad, in Stolberg 15 und in Mahl 16 Grad. Morgen am Pfingstmontag weiter viele Wolken und auch Regen. Am Nachmittag sind vereinzelt Gewitter möglich. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind bei 14 bis 20 Grad. Ganz ähnlich wird es am Dienstag sein. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, les sortes d'un béton. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, les sortes d'un béton. Timari qui rêve, ni décane la Dian, sauf pour faire caillon. Pour vivre d'un cœur, Timari qui rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, Maloya descend. Timari qui rêve, il rêve la Réunion, Timari qui rêve, l'histoire d'un béton. Timari qui rêve, il rêve la Réunion, Timari. Marie qui rêve, ni des cannes latéens, pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, même sans sa maille, pour nous gaimons, au lexique nous dit, sans sa fin de l'engrais. Tu Marie qui lève, là au bras bon doux, tu Marie qui lève, où sont les animaux. Son carreau, ti piments oiseaux, ti maric il est, même si les gains pris, même si soleil là, pour fatigali, ti maric qui rêve, il rêve la réunion, ti maric qui rêve, l'issot d'un béton, ti maric qui rêve, il rêve la réunion, ti maric qui rêve, l'issot d'un béton, ti maric qui rêve. Il rêve la réunion, tu Marie qui rêve, il sort un béton, tu Marie qui rêve, il rêve la réunion, tu Marie qui rêve, il sort un béton, il sort, aïe, aïe, aïe, il rêve la réunion, tu Marie qui rêve, il sort un béton, tu Marie qui rêve, il rêve, il rêve, il rêve la réunion, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il r Pilot, open your one up a landlord and see our answer now. So I say, why not? Or he's a bell in my high nut. Man, it was in your mind. I'm tired, but I'm a minute man. Awesome, man, it was in your mind. I'm Piago, I thought I'm 1 minute man. Girl, but that's on your new law. I've been a level like me, been. We're back on a couple on a dog. Couple of them at another corner. Pass out, we find a little key, jam on. I can win, I won't look at now, one. I keep that coming, I call my foot. I'm a pass out, the Cambo God. Ha, awesome. Hey, boy. in my name is in your mind. Ebo, ha, ntaife, ebo, ha, but I'm a minute man. Ebo, ha, awesome. Ebo, in my name is in your mind. Ebo, ha, mpiagogo. Ebo, I thought I'm 1 minute man. Ebo, girl. But that's on your new Luan. Fino fine, no new Luan. Antisha, no new Luan. Massacraft, there's no Luan. Girl. Extraordinaire. Hadi durma anlat. Nerede başladı yalnız? Anlat. Çekinme anlat. Gözlerim nerede kapandı? Asla. Zarar vermez asla. İtirafların eşilirse. Korkma. Güldüğüme bakma. Benimki sadece sinir sen. Gördüm. Başkasını gördüm. Gözlerimin içinde. Duydum. İlk sesini duydum. Aklının en derininde. Şimdi. Anlamımı bekle. Biraz hazmetmemi biliyorum. İstiyorsan aslında seni terk etmemi. Ne kadar haklıymış oysa. Sakın kanma aldanma diyenler. İnat etmeseydim başta. Ağlayan olmazdım sonunda. İstemeden terk etsem mi? Bırakmayıp delirsem mi? Daha çok acı versem mi? Olacak yalnızca desem mi? Seni ona kaptırsam mı? Benimkiye katlansam mı? Sağ sola anlatsam mı? Kötü yönünü dünyaya yaysam mı? Anlat. Hadi durma anlat. Nerede başladı yalnız? Anlat. Çekinme anlat. Gözlerim nerede kapandı? Asla. Zarar vermez asla. İtirafların eşilirse. Korkma. Güldüğüme bak. Benimki sadece sinirse. Gördüm. Başkasını gördüm. Gözlerimin içinde. Duydum. İlk sesini duydum. Aklının en derininde. Şimdi anlamımı bekle. Ne kadar haklıymış olsa. Sakın kanma aldanma diyenler. İnat etmeseydim başta. Ağlayan olmazdım sonunda. İstemeden terk etsem mi? Bırakmayıp delirsem mi? Daha çok acı versem mi? Benim olacak yalnızca desem mi? Seni ona kaptırsam mı? İlgiye katlansam mı? Sağ sola anlatsam mı? Tördünü dünyaya yaysam mı? Music means everything to me because music is the vibration that makes us happy. And I think that happiness is everything that sustains life and keeps us motivated, moving, and grooving. Cosmo, der Sound der Welt. Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Glaub kein Prediger, jedweder Couleur, der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Sie haben mehr Angst als Trost in ihrem Angebot. Es ist schon schwer genug, ohne sie klarzukommen. Und ich komm oft nicht klar, alles andere wär mehr als Reaktion, auch viel zu abgeklärt. Und was ich fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Ich hab ne gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, alles hört mal auf. Der ganze Planet ist darauf angelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Wie unwahrscheinlich war, dass wir uns treffen hier. 1 Milliarde Sterne mussten explodieren. 6 am Lotto ist dagegen lächerlich. Denn es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Devrais j'imaginer les lignes de ton corps, une à une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est amère, et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset, et ta mère, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, et qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à l'âge. Tu le voulais morner, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier. Quand tu te fais prendre, arrête de crier comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je vais tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je vais tout oublier. Mais le temps encore devrais-je imaginer les lignes dans ton corps, une à une d'ordinaire sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, elle a noté ta mère. Ta mère, ta mère. Та запал у мені Känner snyggt då du bor, då du dig. Vill ha nick, jag mår man, jag kör man. Kör du nick. Bitte auf Junkies, auf Edge. Mach mir keinen Kopf, auf jeden Fall. Kenn ich aber niemanden, die dran geht, mehr. Wache morgens auf, ist jemand da. Wische meinen Schweiß abblicken. Ja, frische Seite für'n Fünfer. Scharfes Eisen im Kühlschrank. Miese Zeiten im Blockchart. Und Mama sagt, bitte tu was. Blätt, die Straßeneck ist im Grau. Du hast kein Glück mehr mit Frauen. Immer weghauen, immer bauen. Patzack, Ass auf. Viel Rap, ich werd dünner. Viel Weed, ich werd dümmer. Ey, Krisezeiten im Hof, Chop auf Steine klopfen im Würmer. Sie hat super Dryback, ihre Nägel sind fake. Lang zusammen machen Break, bitte zieh nicht so'n Face. Shalom. I know one thing for certain. You better keep your eyes peeled, I'm lurking. Cause I tore the city in Addison Lee. And if I pull up, then it's curtain. I ain't had a good night's sleep since God knows when. Keep your eyes peeled, I'm lurking. When you hear the bad line booming, you know that money had me riding brutal. Now they see me and say, boof daddy, boof daddy. Everywhere I go, they say, boof daddy, boof daddy. In the ends, I'm the boof daddy, boof daddy. You're done now Wounds, I'm tremendous. Dress code horrendous. Making six-figure moves, we got different agendas. This my house, don't wear your creps on my carpet. Life of a misfit, broke nigga forfeit. Four-figure outfit, three-course meal. I put my money where my mouth is. No two ways about it, let one nigga doubt it. 20 in a mattress, niggas couldn't match this. This is just practice. Oh, now I'm getting paid, did I mention? They never used to pay no attention. Nowadays I hate the attention. Nah, let me be honest, I love it. Spent yesterday's profit and think nothing of it. I know one thing for certain. You better keep your eyes peeled, I'm lurking. Cause I tore the city in Addison Lee. And if I pull up, then it's curtain. I ain't had a good night's sleep since God knows when. Keep your eyes peeled, I'm lurking. When you hear the bad line booming, you know that money had me riding brutal. Now they see me and say, boof daddy, boof daddy. Everywhere I go, they say, boof daddy, boof daddy. In the ends, I'm the boof daddy, boof daddy. You're done now, you're done now. I'm the boof daddy, baby, take a look at me. And if this whip gets spun, they'll throw the book at me. And the man, I'm going cracking again. And the man, I'm going cracking again. Fuck probation, I'm chilling overseas. Everything's different cause I'm free. Button down shirt, make your missus wanna pre. Don't worry, there's plenty more fishes in the sea. It's okay, my brother, no way they're badder. Dolce & Gabbana, man, I clean up nice. Make everybody spectate. I'm just playing chess with my best mate. Did you buy checkmate? I know one thing for certain. You better keep your eyes peeled, I'm lurking. Cause I tore the city in Addison Lee. And if I pull up, then it's curtain. I ain't had a good night's sleep since God knows when. Keep your eyes peeled, I'm lurking. When you hear the bad line booming, you know the money had me riding brutal. Now they see me and say, boof daddy, boof daddy. Everywhere I go, they say, boof daddy, boof daddy. In the ends, I'm the boof daddy, boof daddy. You're done now, you're done now.

put you on the pedestal. I mean, oh, you're magical. Achalugo, why your mom? You are special. You changed my life, it's a miracle. I'm in love, you already know. Cause you're my antidote. You're my antidote. Cause you're my myself, you save me. You bring me life, you bring me joy. Lately, I've just been letting past life come and regress and tame me. I pray for something more than just mystical. Ooh, you're something spiritual. Ooh, you made a miracle. Go. I pray for something more than metaphysical. Ooh, you're something spiritual. Ooh, you be. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule. simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origami. Le bras tendu pareil, cassé, tout niqué, plié et plié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait. Forward or backwards, up to you to choose. joga bola, corocondô. Joga bola, jogador, joga bola, corocondô. Here, here, here, jogador, here, here, here, corocondô. Here, here, here, jogador. How else do I show you that?